Erster Rehab-Eam ging nach Sichem. Alle Israeliten waren dort. Sie wollten ihn zum König machen. Zweiter Jerobeam war in Ägypten. Er war vor König Salomo geflohen. Er hörte von Salomos Tod. Dann kam er zurück. Dritter, die Leute riefen Jerobeam. Er kam mit allen Israeliten zu Rehab-Eam. Sie sprachen mit ihm. Vierter, dein Vater gab uns sehr schwere Arbeit. Bitte mache unsere Arbeit jetzt leichter. Dann wollen wir dir dienen. Fünfter, Rehab-Eam sagte, geht für 3 Tage weg. Kommt dann wieder zu mir. Das Volk ging weg. Sechster, König Rehab-Eam fragte die alten Männer. Sie hatten schon seinem Vater Salomo geholfen. Er fragte nach ihrem Rat. Siebter, sie sagten, sei heute gut zu diesen Leuten. Sprich freundlich mit ihnen. Dann werden sie dir immer dienen. Achter, aber Rehab-Eam hörte nicht auf die alten Männer. Er fragte die jungen Männer. Er war mit ihnen aufgewachsen. Neunter, er fragte sie, was ratet ihr mir? Das Volk will leichtere Arbeit haben. Was soll ich sagen? Zehnter, die jungen Männer antworteten ihm. Sag dem Volk, mein kleiner Finger ist dicker als der Bauch meines Vaters. Elfter, mein Vater gab euch schwere Arbeit. Ich mache sie noch schwerer. Er strafte euch. Ich strafe euch noch viel mehr. Zwölfter, nach 3 Tagen kamen Jerobeam und das Volk wieder. Der König hatte das so befohlen. Dreizehnter, der König gab ihnen eine harte Antwort. Er hörte nicht auf den Rat der alten Männer. 14. Er sprach so, wie die jungen Männer es sagten. Er wollte die Arbeit noch schwerer machen. 15. Der König hörte nicht auf das Volk. Gott wollte es so. So erfüllte sich Gottes Wort an Jerobeam. 16. Das Volk sah, der König hört uns nicht zu. Sie sagten, wir gehören nicht zu David. Geht nach Hause, Israel. 17. Rehab-Eam war nur noch König über die Israeliten in den Städten von Juda. 18. Rehab-Eam schickte Hadoram zum Volk. Aber die Israeliten töteten ihn mit Steinen. Rehab-Eam floh schnell nach Jerusalem. 19. So trennte sich Israel von der Familie Davids. Das ist bis heute so.